Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Anmelden für Spargellauf, Sitzung des Ortsrates Winzler und Liebenau gewinnt letztes Heimspiel. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Tag. Eine Sitzung des Ortsrates Winzler findet morgen im Landgasthaus Prinzhorn, Nordstraße 10 in Rehburg-Loccum statt. Beginn ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Seniorenveranstaltung 2016. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Am 21. Mai findet der 13. Nienburger Spargellauf statt. Neben den 1000 Meter Schülerläufen wird auf zwei weiteren Distanzen gelaufen. Ein 5 Kilometer und ein 10 Kilometer Lauf für jedermann. Anmeldungen für alle drei Distanzen sind noch möglich, so Organisatorin Silvia Kettel. Man kann sich noch anmelden. Das ist sogar bis zwei Tage vorher möglich, ohne dass man eine Nachmeldegebühr bezahlen muss. Dann wird die Internetseite geschlossen und dann sind aber noch Nachmeldungen am Veranstaltungstag möglich, wobei der 5-Kilometer-Lauf sehr häufig recht voll ist und da bietet es sich schon an, sich wirklich rechtzeitig anzumelden. Die Feuerwehr Nienburg ist gestern zu zwei aufeinanderfolgenden Einsätzen gerufen worden. Gegen 22 Uhr musste eine erkrankte Person unter Zuhilfenahme einer Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss eines Wohnhauses am Heuberg in Stöckse gerettet werden. Gegen 23 Uhr kam die Meldung, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Molkestraße in Nienburg Wasser aus einem Heizungsrohr treten soll. Vor Ort angekommen bestätigte sich der Wasserrohrbruch und der Wasserzulauf wurde gestoppt. Anschließend wurde der Keller mit einem Wassersauger und Wasserschiebern wieder trockengelegt. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Der Handballverbandsligist SV Aue Liebenau hat sein letztes Heimspiel in dieser Spielzeit gewonnen. Mit einem deutlichen 36:29 gegen Himmelstür verabschiedet sich Aue erfolgreich vom eigenen Publikum. Trainer Carsten Thomas sah eine gute Vorstellung seines ganzen Teams. War auch eine recht souveräne Geschichte. Also wir haben von Anfang an geführt, zur Halbzeit mit 3 Toren und dann in der zweiten Halbzeit auch wieder ausgebaut. Ich meine, die sind natürlich dran geblieben, weil für die geht das ja um was. Die können theoretisch immer noch absteigen. Die hatten natürlich auch alles versucht, haben auch recht hart gespielt und das hat natürlich ganz gut geholfen. Da waren meine Jungs dann auch ein bisschen griffig und dann haben wir halt ein wirklich gutes Spiel gemacht, kann man nicht anders sagen. Also war ein schöner Abschluss für ein Heimspiel jetzt. In der Tabelle steht Liebenau gefestigt auf Rang 6. Mit einem Sieg am letzten Spieltag in Altenzelle ist rechnerisch noch Platz 4 möglich. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.